Plötzlich, in einem Augenblick, sind Millionen von Menschen von der Erde verschwunden. Wenn dies der Fall ist und du nun dieses Video hörst, möchte ich dich gerne aufklären. Was hier passiert ist, ist die Entrückung der Gemeinde. Das bedeutet, dass der Herr Jesus Christus die Seinen zu sich geholt hat. Die Seinen sind die Menschen, die den Herrn Jesus Christus zu ihren Lebzeiten als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben und die wirklich an ihn geglaubt haben. Gerettet wird man alleine durch den Glauben, aber ein echter Glaube beinhaltet auch, dass dieser Mensch dem Herrn Jesus Christus nachfolgt. Bibelstelle: Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht. Der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden die in Christus Verstorbenen auferstehen, dann werden wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt, zur Begegnung mit dem Herrn, dann werden wir immer beim Herrn sein. Tröstet also einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4, Verse 16 bis 18. Die Weltmächte, Eliten etc. werden alles andere als die Wahrheit erzählen, warum auf einmal plötzlich Millionen von Menschen verschwunden sind. Sie werden vielleicht sagen, durch Aliens oder dergleichen. Das stimmt aber nicht. Es wird nun die siebenjährige Trübsalzeit beginnen. Die schlimmste Zeit, wie sie noch nie war und auch nie wieder sein wird, unter der Herrschaft des Antichristen. Der Antichrist wird ein Mensch sein, ein Weltbeherrscher, der die Macht vom Teufel bekommen wird und Zeichen und Wunder tun wird, um die Menschen glauben zu lassen, er sei Gott. Aber das ist er nicht, er ist vom Teufel. Er wird sich in den Tempel setzen und sich als Gott anbeten lassen und er wird jeden zwingen, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Das Malzeichen des Tieres wird auf der Stirn oder an der rechten Hand angebracht, injiziert werden, ohne dass man weder kaufen noch verkaufen kann. Bibelstelle: Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen. Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit: Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Offenbarung 13, Verse 16 bis 18. Man darf aber auf keinen Fall das Malzeichen des Tieres annehmen, weil man sonst dem Teufel gehört und die Ewigkeit in der Hölle verbringen wird. Man hat es sich dann mit Gott endgültig verscherzt und man kann nicht mehr errettet werden und somit nicht mehr in den Himmel kommen. In dieser schlimmen siebenjährigen Trübsal kann man aber immer noch zu Jesus Christus finden und ihn auch als Herrn und Erlöser annehmen. Aber dafür darf man auf keinen Fall, also wirklich auf keinen Fall, das Malzeichen des Tieres annehmen. Man muss es ablehnen und Jesus Christus annehmen und dann wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit verfolgt und es kann auch sein, dass man für seinen Glauben und weil man das Malzeichen des Tieres ablehnt, getötet werden wird. Der Antichrist wird es nicht akzeptieren, wenn man das Malzeichen nicht annimmt. Der Herr Jesus liebt dich und er möchte mit dir Gemeinschaft haben und er möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte nicht, dass du in die Hölle kommst, aber jeder Mensch hat einen freien Willen bekommen. Man kann sich entweder nur für Jesus Christus entscheiden oder gegen ihn. Es gibt nichts dazwischen. Ich möchte noch kurz das Evangelium in ein paar Worten erklären. Gott hat den Menschen geschaffen und er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr und er möchte mit jedem einzelnen Menschen Gemeinschaft haben. Aber durch den Sündenfall von Adam und Eva ist jeder Mensch ein Sünder. Gott aber ist absolut heilig und sündlos und als Sünder können wir vor ihm nicht bestehen. Da wir Menschen aber nun Sünder sind, gibt es nur einen Weg, wie wir mit Gott im Reinen sein können. Und das ist nur durch Jesus Christus. Gott hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gegeben, damit jeder, der in ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Bibelstelle: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Johannes 3, Verse 16 bis 18. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Jeder Mensch, der dies im Glauben annimmt, annimmt und wirklich an den Herrn Jesus Christus glaubt, wird gerettet. Aber zu einem echten, rettenden Glauben gehört es auch, dass man Jesus nachfolgt, dass man ihm sein Leben abgibt und umkehrt von seinem alten Leben und Buße tut für seine Sünden. Alleine durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus und dass man das annimmt, was er für einen getan hat, bekommt man das ewige Leben in ihm. Wenn man sich wahrhaftig bekehrt, dann bekommt man den Heiligen Geist. Durch den Herrn Jesus Christus sind wir dann perfekt vor Gott. Nur durch Jesus können wir vor Gott bestehen. Wir können nicht durch unsere eigenen guten Taten vor Gott gerecht werden. Es langt auch nicht einfach, ein guter Mensch gewesen zu sein oder dergleichen. Niemand ist gut, außer Gott allein. Nur durch Jesus Christus können wir vor Gott bestehen. Nur durch Jesus Christus können wir das ewige Leben erhalten und in den Himmel kommen. Es gibt keinen anderen Weg. Kehre um zu Jesus Christus. Lehne das Mahlzeichen des Tieres ab, egal welche schlimmen Schwierigkeiten auf dich zukommen. Nur durch Jesus Christus kannst du gerettet werden und in den Himmel kommen. Nimm ganz persönlich an, was er am Kreuz für dich getan hat und glaube an ihn. Schenke dem Herrn Jesus dein Leben. Gib ihm dein Leben ab und tue Buße für deine Sünde und bitte ihn um Führung und Leitung in dieser schlimmen Zeit. Der Herr segne dich und schütze dich.